Book 2 11 11 11 Bulan Monate Monate January Der Januar Der Januar February. Der Februar. Der Februar. Maret. Der März. Der März. April. Der April. Der April. Mai. Der Mai. Der Mai. Juni. Der Juni. Der Juni. Semua itu adalah 6 bulan. Das sind 6 Monate. Das sind 6 Monate. Januari, Februari, Maret. Januar, Februar, März. Januar, Februar, März. April, Mai dan Juni. April, Mai und Juni. April, Mai und Juni. Juli. Der Juli. Der Juli. Augustus. Der August. Der August. September. Der September. Der September. Oktober. Der Oktober. Der Oktober. November. Der November. Der November. Dezember. Der Dezember. Der Dezember. Semua itu juga 6 bulan. Das sind auch 6 Monate. Das sind auch 6 Monate. Juli, Augustus, September. Juli, August, September. Juli, August, September. Oktober, November, Dezember. Oktober, November und Dezember. Oktober, November und Dezember.